Hennessy, ich bleibe Street, Menace to Society. Rapper hier in meinem Team, Männer, die mit Weibern spielen. Wir finden keinen Nenner, Bruder, bleib du real. Du liegst auf der faulen Haut wie ein Penner, es ist Zeit zu spielen. Und diese Nummer mit deinen ekligen Pischstreifen kann ich nicht verstehen, wie chinesische Schriftzeichen. Du brauchst nicht dauernd fragen, ich sag's dir in tausend Sprachen. Du bist ein offizieller Hurensohn mit blauem Haken. Dieser Rebel ist der Liebling der Welt, da kannst du 100 Leute fragen. Familienduell, sie machen einen auf Homie, diese Abschaum-Rapper. Dabei kenn ich sie nur flüchtig, so wie Knastausbrecher. Rapper schmusen zu viel, sind in Huren verliebt. Casey klatscht Frauen weiter nach dem Luden-Prinzip. Erst willst du mich dissen, ho, danach denkst du bisschen, oh. Ich lass den besser, bevor der kocht wie Alfredissimo. Für mich als große Liebe leckst du sogar Amos Hoden. Du machst die Beine direkt breit auf meinem Marmorboden. Erstmal machst du krass auf Vernunftsmensch, doch wenn ich deine Foot bang, sagst du muy bien. Bitches sind schwanzgeil, zippy, zippy. Und wenn ich mein Schwanz zeig, gib die Bitch mies. Ich nehm mir meinen Anteil, 50-50. Rap Rebel Izzy. Rap Rebel Izzy geht hart. Rap Rebel Izzy. Rap Rebel Izzy geht hart. Rap Rebel Izzy. Rap Rebel Izzy geht hart. Rap Rebel Izzy. Rap Rebel Izzy geht hart. Rap Rebel Izzy. Ich möchte wirklich keinen Vortrag halten, gerade ich nicht. Ich habe noch vom Vortag alt drin, aber Mike, bist du eh weit unten live? Bist du eh die Schwuchteleid? Wie Diätprodukte, dein Hype ist doch eh erfunden. Dein Ding ist viel zu klein für eine Penispumpe. Du machst dick auf eins mit deiner Mädchentruppe. Du gehst heimlich ab auf Caseys Mucke, solange dein Mund nach Scheiße und nach Käse muffelt, mach mir keinen auf Fly in deiner Kegelgruppe. Ich hab echte Supporter und keine Juli-Fans, die boxen wollen, so wie Hooligans. Da kannst du gerne jede Straßenhure fragen. Ich ficke Fotzen, bis sie danach Nasenbluten haben. Sie sagt, ihr Arsch wär Jungfrau, doch wenn ich meinen Big Cock reinhalte, ist sie hinten offen wie ein Flip-Flop. Und sie springt durch die Gegend so wie Chris Cross, weil der Big Boss fett rappen kann wie Rick Ross. Ich übernehme diese Scheiße hier mit Farid Bang. Wem willst du was beweisen mit deinem Ami-Slang? Und du willst direkt pfeifen nach den Razzien. Somit bist du ab sofort freiwillig wie die Nazi-Band. Bitches sind schwanzgeil, zippy, zippy. Und wenn ich meinen Schwanz zeig, gib die Bitch mies. Ich nehm mir meinen Anteil, 50-50. Rap Rebel Izzy. Rap Rebel Izzy geht hart. Rap Rebel Izzy. Rap Rebel Izzy geht hart. Rap Rebel Izzy. Rap Rebel Izzy geht hart. Rap Rebel Izzy. Rap Rebel Izzy geht hart. Rap Rebel Izzy.